zu meiner Vorstellung, drei Sätze. Also ich bin auch Psychologe und ich habe studiert in Tübingen, also gehöre zur Zelle der kritischen Psychologie in Tübingen. Es gibt noch andere Vertreter der Zelle, der Tübinger Zelle hier im Raum. Ich bin vor 20 Jahren ungefähr, bin ich nach Griechenland auf der Arbeit zu. Also vor 20 Jahren hat man in Griechenland nach Arbeit gesucht. Inzwischen hat sich ja der Weg wieder umgekehrt. Inzwischen ziehen Leute aus Griechenland in Richtung Zentraleuropa auf Arbeit zu. Aber bei mir war es umgekehrt. Vor 20 Jahren bin ich sozusagen ausgewandert nach Griechenland, um auf Arbeit zu suchen. Und habe dann auch da Glück gehabt und arbeite da seit ungefähr 20 Jahren in verschiedenen Unis. In den letzten 8 Jahren arbeite ich in der Uni der Aristoteles Universität in Thessaloniki. Das ist eine große Stadt im Norden von Griechenland. In einem Institut, in dem Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden. Und die Sachen, die mich interessieren, sind theoretisch eigentlich schon immer das Verhältnis der Sozialwissenschaft, der Psychologie ihr Verhältnis zu den sozialen Ausgrenzungen. Sozusagen, wie verhält sich Sozialwissenschaft mit sozialer Ausgrenzung? Und da ich jetzt in einem Institut für Lehrerausbildung arbeite, ist mein Hauptfeld sozusagen ist das Lernen. Also interessiert mich sozusagen, wie drückt sich das aus im Lernen? Neben der akademischen hauptsächlichen Arbeit bin ich engagiert in der Stadt, wie ihr vorstellen könnt, in der letzten Zeit in der Flüchtlingsarbeit, also Flüchtlingssolidaritätsarbeit, in der in Griechenland einiges los ist in den letzten Jahren. Soweit zu meiner Vorstellung. Wir können ja später dann noch über alles Mögliche diskutieren. Ein Thema, das mich parallel oder eigentlich als Konsequenz dieses Interesses, dieses Verhältnisses von Sozialwissenschaft, Psychologie und soziale Ausgrenzung interessiert in den letzten Jahren immer mehr, und da bin ich quasi dabei noch, also es ist nichts Fertiges, sondern es ist aber, wie reflektiert Sozialwissenschaft, kritische Sozialwissenschaft, aber Sozialwissenschaften insgesamt und also auch Psychologie, die historischen Umbrüche in unseren Gesellschaften, die man eventuell unter dem Terminus Neoliberalismus fassen kann. Also wie, ob eigentlich und wie reflektiert Sozialwissenschaft und Psychologie die Tatsache, dass in unsere Gesellschaften in einer Phase, in einer historischen Übergangsphase sind, wo sie umstrukturiert werden. Und das ist auch das Thema, zu dem ich heute referieren möchte. Das ist ein Moment. Dieses Projekt ist eine riesige Sache und es ist kein abgeschlossenes Forschungsprojekt. Ich möchte ein paar Sachen referieren aus den Gesprächen, die wir in den letzten Jahren vor allem mit ehemaligen Studierenden von uns geführt haben. Bevor ich nach Saloniki umgezogen bin, war ich auf Kreta in der Uni, und da war es das Psychologische Institut, und also waren die Studierenden Psychologie studieren. Also haben sie als Psychologinnen gearbeitet. Und sozusagen aus den Gesprächen mit diesen Studierenden hat sich dann das verdichtet, dass einiges los ist. Und darüber möchte ich sozusagen referieren. Und da bin ich schon mittendrin. Wir hatten für die internationale Universität der kritischen für internationale Konferenz der kritischen Psychologie in Durban einen Versuch zu präsentieren, wie sich in Griechenland die psychologischen Dienstleistungen und die psychologischen Subjekte entwickelten. Also was ist sozusagen Psychologie in Griechenland? Und in diesem Versuch, das war vor über 10 Jahren, haben wir versucht, sozusagen die in Griechenland vorherrschende Theorie der Modernisierung und der verzögernden Modernisierung auf Griechenland anzuwenden. Und da sind wir aber nicht weitergekommen, da sind wir irgendwie in Stocken geraten. Das heißt, unser Versuch, die Psychologie in Griechenland als Modernisierung oder verzögerte Modernisierung oder verspätete Modernisierung zu erfassen, hat uns irgendwie nicht gefallen, hat uns irgendwie in die Sackgasse geführt. Ein paar Jahre später, bei der nächsten internationalen Konferenz der kritischen Psychologie in Cardiff, hatten wir sozusagen versucht ein Symposium organisiert, das den Titel hatte Agency for What, also Handlungsfähigkeit für wozu, New Forms of Subjectivity Within the Transnationalized Social Policy Project Market. Also haben versucht zu sehen, was ist Neues los in Griechenland und was bedeutet das für die Psychologie. Also, und in diesen für dieses Symposium sozusagen hatten wir die Studierenden, die in neuen Formen von psychologischer Arbeit beschäftigt waren, das war quasi der empirische Hintergrund. Also wir hatten damit dadurch, also darin versucht, über diese Modernisierungsparadigma hinauszugehen und anders das, was in Griechenland passiert mit den Psychologen, mit der Arbeit, zu rekonstruieren. Als wichtige Erkenntnis kristallisierte sich dabei für uns heraus, diese Veränderungen als Ausdrucksmomente einer umfassenderen Transformation von Gesellschaft und Gesellschaftlichkeit zu verstehen und nicht als einzelne tiefe Einschnitte in die vorhandene Ordnung. Die sich anbahnenden Veränderungen hatten historische Größenordnung, betrafen also unser historisch gewachsenes Selbstverständnis dessen, was Gesellschaft ist, mit all den Komponenten, die eine Gesellschaft ausmachen. Auch die vielleicht am meisten diskutierten Momente, wie Prekarität und Austerität, charakterisieren dabei nicht nur die ökonomische Transformation, sondern sind gleichzeitig wichtige Momente und Instrumente zur Durchsetzung einer grundlegenden Neustrukturierung unserer Vorstellungen und Praktiken, wie Gesellschaftlichkeit insgesamt organisiert werden soll. Alle Institutionen, wie zum Beispiel der Staat und seine Funktionen und Formen, das Individuum, seine Konstitution, seine Normalität, seine Bedürfnisse und Rechte, die Verhältnisse und Beziehungen zwischen sich konstituierenden Gruppen und Sozialformen und vieles mehr. Alle diese Elemente von Gesellschaftlichkeit werden von Grund auf trans- bzw. neu formiert. Unter weiteren Darstellungen vorausgreifend kann ich sagen, dass die neoliberale Transformation sich nicht nur auf die Arbeitsbedingungen auswirkt, sondern, wie wir im Folgenden näher beschreiben möchten, auch neue soziale Arbeitsräume, neue Arbeitsinhalte und neue Arbeitssubjekte erschafft. Die NGOisierung psychologischer Arbeit, wie wir das bezeichnet haben, transformiert als Methode die Funktionen aller Beteiligten, aller Akteure, die Nichtregierungsorganisationen selbst, den Staat, sowie auch die Subjekte, die in ihrem Rahmen tätig sind. Darüber soll es gehen. Wohlgemerkt, diese waren alles Dinge und Veränderungen, die schon lange vor der sogenannten Krise in Griechenland organisiert wurden. Diese Transformationen waren sogar charakteristische Momente für den ökonomischen Boom in Griechenland der 90er Jahre, der 1990er Jahre. Und dieses historische Detail können wir gar nicht genug hervorheben. Wollen wir uns selbst nicht die Durchsicht versperren, indem wir Neoliberalismus mit Prekarität und Austerität quasi gleichsetzen? Also in den 90er Jahren, als das begonnen hat, war Austerität und Prekarität kein Thema. Es waren Boomjahre. Auch wenn wir uns im Folgenden auf das Praxisfeld psychosozialer Arbeit konzentrieren und somit beschränken, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass potenziell alle gesellschaftlichen Praxisfelder in die neoliberale Transformation einbezogen sind oder werden. Auf verschiedene Weise und in unterschiedlichen Funktionen. Ganz knapp und beispielhaft möchte ich deshalb drei Hinweise einschieben, die diese Vielfalt dokumentieren und illustrieren. Erstens. Die neoliberale Transformation ist nicht auf NGOisierung beschränkt. In einem Aufsatz mit dem charakteristischen Titel Rassismus als Einübung in die neoliberale Transformation der griechischen Gesellschaft haben wir rekonstruiert, dass die vielfältigen Rassismen in Griechenland in ganz besonderer Weise mit der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung verwoben sind. Zur Legitimation gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, aber auch als eventuelle Vorwegnahme von zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen, die erstmals an bestimmten sozial und politisch schwach gehaltenen Gruppen sozusagen eingeübt werden. Auch, das zweite Hinweis, auch können wir eine NGOisierung nicht nur im psychosozialen Arbeitsfeld beobachten. Schon eine ganze Weile leisten verschiedene NGOs höchst produktive Vermittlungsarbeit im Prozess der neoliberalen Transformation auch der griechischen Staatlichkeit. Und das im Kontext der Europäisierung bzw. der Durchsetzung einer neuen, erweiterten EU-Staatlichkeit. Die Regulation der neuen Einwanderung nach Griechenland seit Anfang der 1990er Jahre wird über eines von der EU geförderten und vor allem finanzierten Prozesses die NGOisierung vorangetrieben. Da es keinen europäischen Sozialstaat gibt bzw. geben wird oder soll, werden absolut notwendige Aufgabenbereiche, vor allem Aspekte der sanften Regulation, wie es schon heißt, wie beispielsweise soziale Integration der Migrantinnen durch Sprachförderung, rechtliche Gleichstellung von Minderheiten und so weiter, im Zuge eines parallel zur wohlfahrtsstaatlichen Schrumpfung stattfindenden Prozesses des Outsourcing an NGOs ausgelagert. Das dritte Beispiel können wir als NGOisierung der Solidarität bezeichnen. ein Prozess, den man am Beispiel der Flüchtlingssolidaritätsarbeit in Griechenland sozusagen im Werden beobachten kann. Hierbei versucht der von der Flüchtlingsbetreuung in großem Maße abwesende griechische Staat mit verschiedenen Mitteln und Argumenten und in Kooperation mit der EU nicht die unglaubliche, spontan geleistete Flüchtlingssolidarität tausender uneingenütziger Bürgerinnen zu organisieren, zu unterstützen bzw. zu übernehmen, sondern diese zu kontrollieren, zum Beispiel durch Forderung nach Zertifizierung der Solidarität und mit Hilfe von EU-Mitteln eventuell klientelistisch zu kanalisieren, wo Solidaritätsarbeit nicht sogar direkt angegriffen wird, wie zum Beispiel durch gewaltsame Räumung besetzter Häuser für selbstorganisierte Unterbringung von Flüchtlingen innerhalb urbaner Räume. Die vielfältigen, grundlegenden und vor allem katastrophalen Konsequenzen einer solchen NGOisierung der Solidarität fasst Anna Clarissa Durazo-Rojas in einem Beitrag für einen Kongress der feministischen Organisation Inside Women of Color Against Violence sehr eindrücklich und warnend zusammen. Sie sagt, es geht um die USA. Ideologically, violence against women became more and more a behavioral, criminal and medical phenomenon, rather than a social justice issue. When violence against women is understood this way, interventions and attempts at prevention are overly reliant on therapy and the courts. All individualized methods of intervention that fail to address and combat the social organization of violence against women. Soweit. Einen wichtigen Baustein in der neoliberalen Transformation der griechischen Gesellschaft stellt ein Prozess dar, den wir als NGOisierung der Organisation der Arbeit und der Sozialpolitik bezeichnen möchten. Dieser Prozess beinhaltet einerseits neue institutionelle Formen in der Arbeitsorganisation, das sind vor allem die Nichtregierungsorganisationen, die NGOs, im englischen Akronym, als sozusagen eine neue, eine dritte institutionelle Säule im Feld der psychosozialen Dienstleistungsanbieter in Griechenland. Für unsere Diskussion viel wichtiger ist jedoch, die neue Methode als NGOisierung zu bezeichnen, mit der in unserem Feld die Arbeit organisiert wird. Zumal es sich um einen Prozess handelt, der nicht nur auf die NGOs selbst beschränkt bleibt, sondern auch auf andere institutionell schon vorhandene Formen der Arbeitsorganisation ausstrahlt. Die neue Arbeitsweise der NGOisierung dient also prototypisch als Pionier für die neoliberalen Veränderungen im psychosozialen Arbeitsfeld. Dazu später mehr. Das Wichtigere ist also unserer Einschätzung nach weniger die schiere Existenz von Hunderten oder Tausenden, keiner weiß es ja genau, NGOs als Institution und als Anbieter von Dienstleistungen, die mit den anderen vorhandenen Institutionen eventuell konkurrieren, sondern vielmehr eine neue koloniale Logik, die sich hinsichtlich der Organisation der psychosozialen Arbeit erstmalig in den NGOs formiert und sich dann auch auf die schon vorhandenen institutionellen Organisationsformen der psychosozialen Arbeit ausbreitet. Wobei wir hier vor dem Hintergrund Griechenlands festhalten müssen, dass NGOs, so jung sie auch sein mögen, ältere Institutionen psychosozialer Arbeit keinesfalls ersetzen. Der nur rudimentär ausgebildete Sozialstaat in Griechenland macht keine vorherige Dekonstruktion, keinen Abbau sozialstaatlicher Institutionen nötig. Die neuen Institutionen können ohne vorherige Aufräumarbeiten organisiert werden und anfangen zu wirken. Sie sind keine unmittelbaren Konkurrenten auf dem Markt der psychosozialen Versorgung, sondern erscheinen im Feld der Sozialpolitik als zusätzliche Anbieter, Dienstleister. Um die für uns wichtigen Momente noch deutlicher hervorzuheben, die neue koloniale Logik in der Arbeitsorganisation verändert nicht nur die Rahmenbedingungen der Arbeit und hier die Stichworte Prekarität und Austerität, sondern zielt gleichzeitig darauf ab, auch die Inhalte der konkreten Arbeit zu transformieren. Das heißt, die jeweiligen Lern- und Arbeitsgegenstände, die Arbeitsprodukte, aber auch das Profil der professionellen Tätigkeit, das jeweilige Berufsbild, zum Beispiel in unserem Fall der Psychologinnen. Es handelt sich also keinesfalls nur um eine Umorganisation der Arbeit, die den Inhalt dieser Anwendungen belässt, wie er ist, sondern um eine vollständige Transformation, die genau auch die Inhalte der jeweiligen professionellen Praktiken mit einschließt. Die Arbeitsanforderungen an die jetzt eventuell prekären psychosozialen Arbeiterinnen beschränken sich nicht mehr nur auf die klassischen Fertigkeiten der Profession, wie sie sich historisch und politisch jeweils konkret konstituiert und manifestiert haben, zum Beispiel in der Psychologie, Diagnose, Beratung und so weiter. Die Erwartungen an die Profis beinhalten jetzt auch kontinuierliche Aneignung von neuem Wissen und neuen Fähigkeiten, was natürlich auch kontinuierliches Lernen für und während der Arbeit voraussetzt und abfordert. Und es beinhaltet auch Aspekte und Momente von Forschungstätigkeit, das heißt also Produktion neuen Wissens während und bei der Arbeit als Teil dieser Arbeit. Das neue Wissen, das in solchen Maßnahmen und Projekten produziert wird, hat allerdings und zuallererst der Legitimation des jeweiligen Projektes, der jeweiligen Maßnahme zu dienen, die in der Regel im Namen eines konkreten Programms der EU stattfindet und vom griechischen Staat vermittelt wird. Das bedeutet, dass das geforderte Wissen und Können der Profis primär nicht auf die Verbesserung der beruflichen Praxis oder des sozialen Feldes abzielt, in welchem es eigentlich eingesetzt wird, angewandt wird. Das Wissen und Können ist adressiert an die Vorgesetzten der jeweiligen Maßnahme, des jeweiligen Projekts, die letztlich auch über die Fortführung dieser Maßnahme entscheiden werden. Die Produktion von Wissen muss jetzt primär auf die soziale Reproduktion der prekär beschäftigten, lohnabhängigen, professionellen Sozialwissenschaftlerinnen abzielen und nicht auf die Verbesserung der Qualität der Arbeit und des konkreten sozialen Feldes, in dem diese Arbeit ihre Anwendung findet. Das neue Arbeitsregime beinhaltet auch zusätzliche Merkmale, zum Beispiel leitende, manageriale Tätigkeiten oder Projektakquirierung, die letztlich notwendige Momente einer Akquirierung von Lohnarbeit darstellen. Dieses an Land ziehen müssen von Projekten zur Arbeits- und Lohnbeschaffung muss allerdings, will es erfolgreich sein, auch die jeweilige klientelistische Logik als gesellschaftliche Rahmenbedingung mitkalkulieren. Diese und auch weitere Merkmale umreißen also ein neues Arbeitsregime, das sich nicht nur auf die Rahmenbedingungen der Arbeit, sondern gleichzeitig auch auf ihre genuinen Inhalte und Charakteristika ausweitet. Solche Verschiebungen, wie wir sagten, als NGOisierung, EU als Finanzierungsquelle, ein neues Verhältnis von öffentlich und privat, der griechische Staat als Kuppler und andere, solche Verschiebungen erschaffen ein historisch neues und breites Beschäftigungsfeld für junge Sozialwissenschaftlerinnen und die alles Absolventinnen universitärer Ausbildungseinrichtungen sind, die sich selbst in einem Prozess neoliberaler Transformation befinden, die Universitäten. Für unsere Diskussion hier ist es wichtig, dass die neoliberale Transformation sich auf alle Tätigkeitsanforderungen und alle Tätigkeitsmöglichkeiten bezieht, die im bisherigen fordistischen Regime das konstituierten, was wir als besondere konkrete Berufe, konkrete Professionen bezeichnet haben. Im Arbeitsmarkt können wir beobachten, wie sich praktisch neue berufliche Konstrukte, Berufe wollten wir das nicht bezeichnen, berufliche Konstrukte herausbilden, die nicht nur die seit über 100 Jahren dominierende Verfahrensweise einer Qualifikation durch Spezialisierung folgen. In diesen neuen Mischungen von Arbeitserwartungen an Subjekte können wir auch eine gegenteilige Bewegung beobachten, die man als Qualifikation durch Entdifferenzierung bzw. Entspezialisierung bezeichnen kann, in welcher sogar schon ausdifferenzierte Disziplinen und Berufe praktisch wieder zusammengelegt werden. Was macht ein Psychologe, wenn er Toiletten reparieren muss in einer NGO? Ist es Psychologie? Die NGOisierte Arbeit trägt in den für uns wichtigen Feldern der psychosozialen Interventionen zur Erweiterung oder, wie es in der Arbeitspsychologie heißt, zur Bereicherung der Arbeitsinhalte bei. Das Argument hier ist, dass wir als Beschäftigte, als Profis, jetzt nicht lediglich aufgefordert bzw. berufen sind, jetzt unter prekären Arbeits- und Lernbedingungen zu handeln, sondern gleichzeitig auch mit neuen Arbeits- und Lerninhalten in unserer beruflichen Tätigkeit konfrontiert werden. Die Verflüssigung, die Flexibilisierung des Rahmens und der Inhalte der psychosozialen Arbeit betrifft jedoch nicht nur die als konkreten Berufe konsolidierten Anforderungen und Möglichkeiten, sondern ist eingebettet in umfangreichere Prozesse der neoliberalen Transformation der Arbeitsorganisation und der Gesellschaftlichkeit. Beispiele hierfür sind das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit, das Verhältnis zwischen Arbeitsraum und privaten Raum, das Verhältnis zwischen der Ethik oder der Haltung eines Arbeitnehmers und die eines Arbeitgebers. Wer ist wann und bei was jeweils der Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer während einer Maßnahme? Wer ist der Chef? Die vorausgegangene Reflexion hatten gesellschaftliche Prozesse und Veränderungen zum empirischen Hintergrund, die lange vor dem Ausbruch der sogenannten Krise in Griechenland angebahnt wurden. Fingen sie doch schon in der Hochzeit des ökonomischen Booms der 90er Jahre an. Schon dieses kleine zeitliche Detail könnte eigentlich Beweis genug dafür sein, dass die neoliberale Transformation auch der griechischen Gesellschaft mit ihren vermeintlichen politökonomischen Superwaffen Prekarität und Austerität nicht ursächlich durch irgendwelche Krisen, wie zum Beispiel eine Staatsschuldenkrise, verursacht wird. Diese Ungleichzeitigkeit verweist uns dringlich auf die Notwendigkeit, neoliberale Politiken nicht mit Austerität beginnen und enden zu lassen und oder mit sozialem Kahlschlag gleichzusetzen, sondern als Momente einer grundlegenden Transformation unserer Gesellschaften zu konzeptualisieren. Und für einen solchen umfassenderen Umbau von Gesellschaftlichkeit sind beispielsweise Staatsschuldenkrisen nicht die Ursache von Austerität. Es gilt vielmehr umgekehrt, dass Austerität und Prekarität politische Werkzeuge darstellen, um die benötigte Legitimation für die neoliberale Strukturanpassung in der Bevölkerung zu erpressen. Das Beispiel Griechenlands ist hier ein Lehrstück dafür, wie aus einer peripheren Schuldenfliege konzentriert ein europäischer Schuldenelefant konstruiert wurde, um einerseits den befürchteten Widerstand der Bevölkerung gegen den Kahlschlag so klein wie möglich zu halten und andererseits als warnendes Exempel gegen andere Länder benutzt zu werden. Und diese Geschichte dauert ja noch an. Ist ja nicht fertig. Diese Ungleichzeitigkeit zwischen konkreten neoliberalen Politiken und Krisen stellt nicht nur die dominante und ständig wiederholte Annahme in Frage, was denn jeweils die Ursache und was die Wirkung, beziehungsweise was die politischen Mittel und was die jeweiligen Probleme sind, die mit diesen Mitteln gelöst werden sollen. Darüber hinaus erzeugt sie auch einen bestimmten Druck, uns um einen Begriff solcher Politiken zu bemühen, mit dem solche neoliberalen politischen Werkzeuge wie Austerität und Prekarität nicht auf vermeintlich Ökonomisches beschränkt wird, sondern in einer umfassenderen gesellschaftlichen Einbettung rekonstruiert wird. Wenn wir uns nicht darauf beschränken wollen, Wissenschaft lediglich als Buchhaltung des gesellschaftlichen Profanen, weil Dominanten, aufzufassen. Für die Diskussion in diesem Kapitelabschnitt machen wir hinsichtlich des empirischen Anschauungsmaterials einen zeitlichen Sprung nach vorne in die heutige Zeit. Vorher sprach ich über vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. Jetzt geht es in die Krisenzeit. Also in die heutige Zeit, in der seit Jahren die vermeintlichen Lösungen für die Krise diese nicht nur beheben, sondern sie verlängern und sogar vertiefen. Mit diesem zeitlichen Sprung nach vorne möchten wir unsere bisherigen Reflexionen über die Veränderungen in der psychologischen Arbeit aktualisieren, bis in die Zeit der Krise hinein. Basierten die Reflexionen im vorherigen Abschnitt auf die widersprüchlichen Arbeitserfahrungen von jungen Psychologinnen in für die damalige Zeit neuartigen Institutionen, den NGOs, so interessieren wir uns jetzt für die Erfahrung junger Kolleginnen als Psychologinnen in öffentlichen Schulen. Im Folgenden möchte ich sehr knapp und exemplarisch über Ergebnisse einer explorativen, qualitativen Untersuchung sprechen, die wir gemacht haben. Wie nehmen die jungen Kollegen ihre Arbeit wahr? Als besondere Bedingungen, als besondere Inhalte. In ihrer zeitlich auf wenige Monate begrenzten Einstellung als Schulpsychologinnen. Mittels einer Schneeballmethode und E-Mails sprachen wir vor 2 Jahren so viele junge Psychologen, die wir kannten, an und erhielten von ihnen 15 bis 20 ausführliche Antworten von ihnen zurück. Bei allen angesprochen handelte es sich um vor ihrer Einstellung als arbeitslos gemeldete Kolleginnen, die im Jahr 2014 für einen Zeitrahmen von 3 bis 8 Monaten als Psychologinnen in öffentliche Schulen eingestellt wurden. Den Proportionen der Psychologieabsolventinnen nicht ungemäß waren alle Teilnehmerinnen bis auf eine junge Frau. 8 von ihnen hatten einen zusätzlichen Mastertitel, aber lediglich 3 von ihnen einen relevanten Abschluss in pädagogischer oder Schulpsychologie. Nur 4 Teilnehmerinnen hatten vorherige Praktikums- oder Arbeitserfahrungen in Schulen. Ihre Einstellung erfolgte in Schulen der Primar- und Sekundarstufe sowie auch in Schulen für Special Education, wie es bei uns heißt. Die allermeist hatten weit mehr als nur eine Schule in ihrem Verantwortungsbereich und alle Kolleginnen gaben an, nicht ganztägig eingestellt zu sein. Dementsprechend war ihre Vergütung noch geringer, als sie es nach dem Kahlschlag der letztjährigen Austeritätsmaßnahmen sowieso wäre. Sie gaben an, für 4 bis 6 Stunden tägliche Arbeit zwischen 250 und 350 Euro im Monat zu erhalten. Ihre Einstellung war Bestandteil einer durch Mittel der EU hauptfinanzierten und vom griechischen Staat vermittelten Maßnahme, die im Rahmen des umfangreicheren Regional Business Programs of the National Strategy for Development stattfand, mit dem Ziel, wie es schon heißt, des reinforcing social and economic cohesion and the competitiveness of the Greek economy. Die konkrete Maßnahme wurde vom griechischen Arbeitsamt als Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung organisiert, mit der zusätzlichen Voraussetzung, dass die Beschäftigung einen besonderen öffentlichen Nutzen beinhalten musste. Man musste das Geld ja legitimieren. Wir können eigentlich schon an dieser Stelle mit der Diskussion von Ergebnissen beginnen. Werden schließlich durch diese Rahmeninformationen zur Arbeit der jungen Psychologinnen einige Entwicklungen deutlich, auf die schon im vorherigen Abschnitt hingewiesen wurde. Die Durchführung psychosozialer Arbeit hat auch in diesem Fall einen neuen transnationalen Rahmen. Auch sie findet statt als Moment von Maßnahmen, die von der EU hauptsächlich bezahlt und vom griechischen Staat vermittelt werden. Auch diese psychosoziale Arbeit wie sie organisiert ist, artikuliert und unterstützt ein sich herausbildendes transnationales Feld einer europaweiten Implementierung von Sozialpolitiken. Solche Verschiebungen, wie wir schon vorher genannt haben, NGOisierung, EU als Finanzierungsquelle, ein neues Verhältnis von öffentlich und privat, der griechische Staat als Kuppler und so weiter, solche Verschiebungen tragen zur Erschaffung eines historisch neuen und breiten Beschäftigungsfeldes für junge Sozialwissenschaftlerinnen. Andere Charakteristika, wie zum Beispiel Dauer und Entlohnung der Arbeit, weisen auf weitere Verschiebungen der Arbeitsregimes hin. Die Entlohnung und die Anstellungsdauer insgesamt machen den Charakter des Vorübergehenden dieser Arbeit mehr als deutlich. Denn es ist nur schwer, wenn überhaupt, sich solche Arbeitszeiten und Entlohnungen anders als nur vorübergehend vorzustellen, die allerdings auf Dauer nur mit der Berücksichtigung zusätzlicher Nützlichkeit und Ressourcen überhaupt leistbar sind von den Psychologinnen, die arbeiten. Nur unter dem Druck, bescheinigte Praxiserfahrung sammeln zu müssen, die für weitere, spätere Beschäftigungsmaßnahmen ja von elementarer Bedeutung sein werden, oder als teilbezahlter Abschnitt einer nie endenden Ausbildung, kann man sich solche Arbeit überhaupt durchhalten. Vorausgeht es natürlich, dass man über zusätzliche Ressourcen zu seiner eigenen sozialen Reproduktion verfügt, denn davon leben kann man nicht. Wir können also schon hier als erstes Ergebnis festhalten, dass die koloniale Logik einer neuen Arbeitsorganisation, von der wir im vorherigen Abschnitt im Zusammenhang mit der NGOisierung der psychosozialen Arbeit die Rede war, auch vor anderen institutionellen Arbeitsfeldern und Zusammenhängen keinen Halt macht. Unsere Psychologen jetzt sind zwar vom Staat über das Arbeitsamt angestellt und die Arbeitsorte sind öffentliche Schulen. Nichtsdestotrotz sind sowohl ihre Arbeitsbedingungen wie auch ihre Arbeitsinhalte vielfältig prekär. Wir stellten den jungen Kollegen eine ganze Reihe von Fragen zu verschiedenen thematischen Feldern, auch wenn wir im Folgenden nur exemplarisch auf einzelne Aspekte eingehen können. Wir baten Sie, Ihre Rollen, Ihre Funktionen und Zuständigkeitsbereiche zu beschreiben, wie würden Sie die Wirkung Ihrer Arbeit auf die Kinder, auf die Lehrer, auf die Schule einschätzen, aber auch Sie auf sich selbst und Ihre professionelle Identität. Mit welchen Problemen werden Sie konfrontiert, organisatorisch und inhaltlich? Wir baten Sie auch zu überlegen, ob und inwiefern Ihre ausgefüllte Funktion in der Schule die Rolle der Psychologin des Psychologen überschritten, sowie darüber, ob und wiefern die Psychologinnen in einer solchen pädagogischen Institution diskrete Grenzen ziehen können zu den anderen Kolleginnen, zum Beispiel den Lehrerinnen. Im Folgenden möchte ich sehr knapp und exemplarisch 2, 3 für unsere Diskussion der NGOisierung der Arbeit als Methode, als koloniale Logik wichtige Ergebnisse hinweisen und sie mit Worten von den Kollegen veranschaulichen. Verbindendes Moment und wiederkehrendes Motiv in den Schilderungen der Kolleginnen scheint die Erfahrung einer vielgestaltigen Prekarität in ihrer professionellen Praxis zu sein, die sich in ihrer Arbeit in vielen Feldern breit ausgefächert hat. Prekarität ist, wie wir weiter oben hinwiesen, keinesfalls auf vermeintlich Ökonomisches beschränkt oder beschränkbar. Als erstes prekäres Feld könnten wir die Verunsicherungen nennen, die sich mit dem Gefühl in der Einschätzung manifestieren, nur ungenügend ausgebildet und vorbereitet zu sein. Damit auch nur über unzureichende Kompetenz zu verfügen in und für diese Arbeit. Dieses Gefühl des Ungenügens unterstützt, wie es auch selbst durch diese verstärkt wird, eine allgemeinere existenzielle Sorge und Verletzlichkeit. Sagt eine Kollegin sagt dann, in Englisch, wir haben das auf Englisch übersetzt, die griechischen Sachen, first of all, the lack of experience and knowledge were sources of anxiety and insecurity. I do not think that I have the competence to perform the task required, although I am considered competent, since by merely having been granted an undergraduate degree in psychology, I concomitantly was licensed to practice the profession, und so weiter. Um diese elementar verunsichernde Erfahrung einer ungenügenden Kompetenz leicht nachvollziehen zu können, ist es hilfreich, sich kurz den Hintergrund der psychologischen Ausbildung in Griechenland in Erinnerung zu rufen. Griechenland hat die Implementierung eines ordentlichen fordistischen psychologischen Regimes, in dem die psychosozialen Dienstleistungen organisiert und geliefert wurden, fast gänzlich umgangen. Alles Gute, in Anführungszeichen, begann hier erst 1993, als die Markttore geöffnet wurden und Studierende schon nach einem vierjährigen, nicht weiter spezialisierten Studium mit nur sehr mageren Praktika die generelle Erlaubnis erhielten, in die psychologische Praxis gehen zu können. Ohne dass sich seither jemand ernsthaft die Frage stellte, welche Art von Praxis und von wem. Hierzu gab es und gibt es immer noch keinen ernsthaften öffentlichen gesellschaftlichen Dialog. Und so konnte sich jeder nach nur einem solchen vierjährigen und wie allgemein üblich sehr verschulten Studium Psychologin oder Psychologe nennen und entsprechende Dienste anbieten, Patienten empfangen und Therapien durchführen, Evaluationen vornehmen, allerlei psychometrische Werkzeuge anwenden oder eben andere psychologische Dienste, die der Markt akzeptierte. Einige scheuen sich davor, ihre Dienste als Therapie zu bezeichnen, bevor sie nicht an irgendwelchen zusätzlichen Trainingsmaßnahmen teilgenommen haben, die in den letzten Jahren überall im Land wie Pilze aus dem Boden schießen. Für die Anstellung der jungen Kolleginnen, mit denen wir sprachen, war vom Arbeitsamt neben dem Studienabschluss lediglich die Registrierung als Arbeitslose gefragt, um sich bewerben zu können. Als zweites wiederkehrendes Motiv in den Erfahrungen der jungen Kollegen hat mit der vielfältigen, prekären Arbeitsorganisation der Maßnahme zu tun. Dies drückt sich beispielsweise aus in der Ungleichheit Arbeitsabläufe und Aufgabenverteilung, in der Improvisiertheit bzw. Schlampigkeit der Organisation oder aber auch in der fehlenden Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Solche Charakteristika der Arbeitsorganisation ergänzen und verstärken sicherlich die schon vorhandene Verunsicherung und das Gefühl des Ungenügens für die Arbeit aufgrund der mangelnden Vorbereitung und Ausbildung. So sagt eine: It was not obvious what our roles were. Where we have an advisory role, a therapeutic one, or a diagnostic one. Therefore, our role was not made explicit and there was ambiguity. Lastly, I must report that when we arrived in the schools, the principals did not know that we have placed there. The educators had no idea what we were doing there, and the parents thought we were conducting research and were tabulating data. Als drittes Motiv in den Schilderungen der jungen Kolleginnen möchten wir auf eine Umgangsweise mit den gerade vorher beschriebenen vielfältigen Verunsicherungen hinweisen. Es ist weniger verwunderlich als naheliegend, dass die Unklarheiten in der Arbeitsorganisation, den Arbeitsabläufen und Zuständigkeiten sowie der mangelnde Austausch am Arbeitsplatz Schule die Konkurrenzförmigkeit zwischen den Beteiligten, insbesondere zwischen den beteiligten Profis, das sind hier die Lehrerinnen und die Psychologinnen, eher fördert als zu seiner Auflösung beiträgt. Aus den Schilderungen können wir auf Territorialkämpfe zwischen den Profis schließen, als Artikulation der Umgangsweise mit dieser organisatorischen Prekarität. Die vielfältige Prekarität in ihrer vorübergehenden unklaren Position macht es anscheinend für die befragten Psychologinnen plausibel, sich von den Lehrerinnen, die verglichen mit ihnen eine deutlich klarere und gesicherte Position in der Schule bekleiden, abzugrenzen. So sagt eine Kollegin: Educators consider themselves experts and they do not leave much room for psychologists. There are a lot of taboos in schools. Teachers are very authoritarian and are not open to psychologists. Für die Psychologinnen, sozusagen zurückgeworfen auf sich selbst, erscheint es naheliegend und hilfreich, sich hinter einem disziplinären Dünkel über die vermeintliche Höherwertigkeit der Psychologie als Wissenschaft zu verbarrikadieren, die besser in der Lage ist, Probleme zum Beispiel von Kindern zu erfassen und zu behandeln. So sagt eine Kollegin, Psychology, if you take a more spherically, does not have distinct limits. Its limits are not distinguishable, and this is the beauty of this science. It penetrates and pervades everything. Zu einer solchen sozusagen defensiv-aggressiven Haltung bzw. Umgangsweise, die vorhandene Abgrenzungen und Unsicherheiten keinesfalls aufhebt, gehört auch eine Art psychologischer Usurpation oder Kolonisierung des gesamten sozialen Arbeitsfeldes, die auch eine Artikulation der Psychologisierung gesellschaftlicher Sachverhalte darstellt. So sagt eine Kollegin, of course, it is in the hands of the psychologist to set limits to all involved in the educational process. This limit setting is often a trap and a great difficulty that psychologists confront. I think that pedagogy, education is at one level and psychology is at a meta level, offering feedback and reinforcing educators in their roles. Es ist allerdings selbstverständlich, dass einzelne Kollegen versuchten, die erfahrene, vielfältige Prekarität in der konkreten Arbeit in einen größeren Kontext zu stellen und dabei auch über die eigene Funktion zu reflektieren. Also es gab auch Kollegen, die darüber versucht haben, einen Zusammenhang herzustellen. Möchte man diese Ergebnisse aus dieser Studie über die vielfältig prekären Arbeitserfahrungen junger Psychologinnen zusammenfassend verdichten, dann drängt sich für uns der Begriff der Liminalität von Victor Turner auf. Denn der griechische Anthropologe Manos Pitrakis in seiner Arbeit The Liminal Worker aufgreift und erweitert. Artikulieren sich für Turner in der Liminalität Bewegungsmomente eines Übergangs von einem Zustand zu einem nächsten im Rahmen von kulturellen Ritualen, das ist, was Turner beschreibt als Ethnologe, weist Spiridakis besonders auf die verschiedenen sozialen Positionierungen hin, die eingenommen werden. Also sind keine kulturellen Rituale, sondern soziale Positionen, die quasi gewechselt werden. Es ist also weniger eine Reise zwischen den Kulturen, beziehungsweise zwischen kulturellen Positionen und mehr eine zwischen sozialen Positionierungen. Spiridakis versucht mit Hilfe dieses Begriffs, neu darüber nachzudenken, wie Arbeiterinnen in und mit den Schwellenzuständen, die Liminalität, subjektiv umgehen zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit, zwischen Sicherheit und Verunsicherung, zwischen dem Gefühl der persönlichen Produktivität und dem Arbeits-, also Produktivitätsentzugs. Spirisakis interessiert sich dafür, wie die Arbeiterinnen in ihrer prekären Landschaft, die für sie alles andere als Stabilität beinhaltet, navigieren und sich abstimmen oder arrangieren. Vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse können wir Spiridakis Ausführungen sogar noch weiter zuspitzen. In den Erfahrungen unserer jungen Kolleginnen beinhaltet die Transition letztlich keinerlei Überschreitung. Die Bewegung der Subjekte, die Übergänge in und durch ihr mühsames Handeln beinhalten eigentlich kein Versprechen, keinen Fortschritt, keine Passage hin zu etwas Besserem. Und wenn es auch nur in einem essentialistischen normativen Rahmen ist, wie es bei Turner noch als Partizipation an Übergangsritten gedacht war. Der Schwellenzustand, die Liminalität, verspricht für unsere jungen Kollegen nichts mehr als eine mühevolle, dynamische Stagnation, einen mühsamen, bewegten Stillstand, eine Instabilität mitsamt der vielfältigen Verunsicherung als Dauerzustand. Diese subjektive Erfahrung kann man vielleicht in der Formulierung des unbewegt Reisenden zusammenfassen. Und um zum Schluss einen Bogen zu kriegen. Als Teil der neoliberalen Transformation unserer Gesellschaften bilden sich in vielen Ländern Europas neue Arbeitsregime heraus, in und durch die Implementierung neuer transnationaler Sozialpolitiken. In Gesellschaften wie Griechenland mit einem historisch nur rudimentären und ziemlich undifferenzierten und ungerechten Sozialstaat stellen Hunderte oder Tausend NGOs mit den prekären Jobs, die sich üblicherweise anbieten, einen neuartigen und sehr wichtigen Hebel in diesen Implementierungen dar, deren koloniale Logik auf die Gesellschaft insgesamt ausstrahlt. Das Angebot solcher prekärer Jobs wird allerdings begleitet von reicheren Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitserwartungen. Diese Anreicherung der Arbeit kann allerdings unter solchartigen und ungesicherten Arbeitsbedingungen letztlich nur sehr schwer auch als Bereicherung der Arbeit subjektiv erfahren werden. Es ist demnach auch kein Wunder, dass die Veränderungen von den Subjekten zunächst und eventuell nur als Abforderung wahrgenommen werden, unter verschlechternden Bedingungen letztlich noch mehr leisten zu müssen. diese umkämpften Praktiken und diese neuen Arbeitsregime erfordern und erschaffen gleichzeitig neue Formen von sozialen Praxen und neue Subjektivitäten. Die NGOisierung der Arbeit und ihre koloniale Logik stellt keinesfalls eine griechische Besonderheit dar. Sie ist vielmehr Gemeinsamkeit vieler Länder, vieler Regionen, die eine neoliberale Transformation durchmachen. Auch wenn diese neoliberale Transformation in verschiedenen Gesellschaften auf sehr verschiedene Weise durchgeführt wird. Die Unterschiede zwischen den Gesellschaften hängen dabei von den historischen, den institutionellen Voraussetzungen in den jeweiligen Gesellschaften ab, im Rahmen jeweils der internationalen Dynamik des Kapitalismus. Zum Beispiel dem jeweiligen Ausbau und der Differenzierung der sozialstaatlichen Institutionen, die erst abgebaut werden müssen, bevor neue Institutionen ihren Platz annehmen können. Eine Dekonstruktion, die in Gesellschaften wie der griechischen eben nicht nötig ist oder nicht nötig war. Vor einem solchen Hintergrund stellt sich eine wichtige Aufgabe für kritische Psychologie oder kritische Sozialwissenschaft darin, einerseits die jeweils verschiedenen Weisen zu rekonstruieren, mit denen die Subjektivität der Subalternen auf neue Weisen zu instrumentalisieren versucht wird, durch die vielköpfigen Machtzentren, die zwar vordergründig fragmentiert erscheinen mögen, letztlich aber sehr effizient Macht an verschiedenartige Agenten des sozialen Status quo verteilen. Will kritische Psychologie oder Sozialwissenschaft allerdings nicht nur zum Lamentieren beitragen, hat sich hier nicht nur die erweiterte Kolonisierung von Subjektivität zu rekonstruieren. Die Konstitution von Handlungsfähigkeit in unseren herrschaftsförmigen Gesellschaften kann nicht anders als widersprüchlich sein. Die einzelnen Aspekte, Momente oder wie man es sonst bezeichnen möchte, treten dabei nicht als reine Alternativen auf, sondern konstituieren in praktischen Mischungen historische Formen von Handlungsfähigkeit. Kritische Psychologie oder kritische Sozialwissenschaft hat demnach die gleichzeitige Aufgabe, neue Regime von Handlungsfähigkeit zu entdecken, zu rekonstruieren und auf den Begriff zu bringen, um damit eventuell zur Aufklärung und zur Emanzipation der Subjekte beitragen zu können. Es kann also kritische Psychologie oder kritische Sozialwissenschaft nicht nur darum gehen, die Entdeckung und Instrumentalisierung bzw. die Landnahme weiterer Hinterhöfe von Subjektivität zu kritisieren. Sie muss vielmehr versuchen, die reale Dialektik zu rekonstruieren zwischen der Ausbeutung von mehr Momenten, Aspekten, Möglichkeiten usw. von Subjektivität im Rahmen der neoliberalen Transformation unserer Gesellschaften, die allerdings, also diese erhöhte Ausbeutung, die allerdings ohne die gleichzeitige Anerkennung und auch Realisierung eben solcher Hinterhöfe nicht zu haben ist. Dankeschön.